Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 121 des Gabelbissen Podcasts. Die heutige Folge, kann man sagen, ist in gewisser Hinsicht so eine Art Premiere. Und zwar möchte ich euch eine neue Kategorie hier im Podcast vorstellen. Diese Kategorie habe ich bereits vor einiger Zeit angekündigt und heute ist es soweit und da möchte ich mal etwas dazu machen. Nämlich heute gibt es die erste Folge der Gabelbissen Basics. Was genau versteht man denn jetzt so unter Gabelbissen Basics? Was habe ich denn mit der Kategorie vor? Also wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier um wirklich einfache Sachen. Also ich möchte nicht irgendwelche speziellen Gerichte erklären, die irgendeinen historischen Background haben etc. Nein, vielleicht wird es bei dem einen oder anderen kurze Erklärung geben, woher es denn eigentlich kommt und was da dahinter steht geschichtlich. Aber das ist nicht das primäre Ziel von den Gabelbissen Basics. Grundsätzlich möchte ich sagen, wird es hier einfache Sachen geben. Und vor allem Sachen, die ich in anderen Gerichten weiterverwenden kann oder zum Beispiel als Beilage verwenden kann. Wir hatten ja schon oft hier im Gabelbissen das ein oder andere Rezept und da habe ich dann gegen Ende gesagt, ja, und das serviert ihr dann am besten zum Beispiel mit Erdäpfelknödel oder mit Semmelknödel oder mit Erdäpfelsalat etc. Aber das Rezept des Salats, der Knödel und so weiter und so fort, habe ich eigentlich nie wirklich im Detail erklärt. Es kam auch schon mal öfter vor, dass ich gesagt habe, oder wird vorkommen, je nachdem, dass wir vielleicht eine Sauce Bechamel benötigen oder eine Einbrenn benötigen, aber ich habe auch nicht so wirklich im Detail erklärt, wie man die eigentlich macht und was man dafür braucht und so weiter. Und eben das möchte ich unter anderem mit den Gabelbissen Basics jetzt ein bisschen detaillierter erklären und eben genau darauf eingehen. Das Ganze spalte ich mehr oder weniger in zwei Teile auf. Einen Teil, wo ich unter Anführungszeichen im Studio sitze, sprich in mein Großmembranmikrofon vor dem iMac spreche. Und der zweite Teil, der geht dann ab in die Küche, das ist dann der praktisch orientierte Teil. Und da werde ich euch dann eben oder mit euch gemeinsam dann das Gericht, die Zutat oder was auch immer zubereiten. Natürlich kann es auch bei den Gabelbissen Basics vorkommen, dass ich ganz einfache, eigenständige Gerichte koche, die man zum Beispiel so als schnelle Hauptspeise oder was auch immer nehmen kann. Also wenn man zum Beispiel mal eilig hat. Und da wird es dann aber auch bei diesen Gerichten dann eher keinen Background geben. Auf alle Fälle, egal ob ich jetzt ein einfaches Gericht mache, irgendeine spezielle Zutat, die wir brauchen für ein Gericht etc. Das Ganze wird immer so sein, dass man das universal woanders auch noch verwenden kann. Also es ist nichts, was fix ist. Man kann dann das als Basis immer heranziehen, eventuell weiter verfeinern oder eben man verwendet es in einem Gericht, um das halt zu vollenden. Klar, primäre Zielgruppe von dieser Kategorie sind natürlich jetzt Personen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung beim Kochen haben, die vielleicht noch nicht ganz den ein oder anderen Kniff bei dem ein oder anderen Rezept kennen. Aber natürlich sind auch jene eingeladen, die schon viel Erfahrung haben. Das kann ja durchaus sein, dass ich euch den ein oder anderen Tipp gebe, den ihr selbst noch nicht gewusst habt. Wäre ja möglich, oder? Gut, jetzt habe ich euch mal erklärt, um was bei den Gabelbissen Basics geht und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Thema der heutigen Folge an. Heute dreht sich alles um den Erdäpfelsalat. Der Erdäpfelsalat ist ja, wie ich finde, eine echt tolle Sache, denn man kann ihn auf der einen Seite als klassischen Beilagensalat verwenden und auf der anderen Seite auch als eigene Hauptspeise. Und vor allem universell ist er auch, weil ich kann ihn beliebig erweitern. Ich kann, und ich werde euch heute, sagen wir so, ein Basisrezept von der österreichischen oder man kann auch sagen vom Wiener Erdäpfelsalat vorstellen. Das kann man eigentlich dann nach Belieben abändern, wenn man möchte. Im Grunde könnte man dieses Rezept heute auch wunderbar für Stipo Kypo vom Daniel Bialas verwenden. Ihr kennt ihn sicherlich vom Brombeerfalter Podcast. Da wir hier eine schöne Basis haben und die ist wirklich, wirklich kreativst zu erweitern, weil man total viel damit machen kann. Wie gesagt, ich stelle euch heute ein Rezept vor, bei dem ihr eine grundsolide Basis habt, die man auch so schön als Beilage essen kann, aber die auch gleichzeitig dazu einlädt, dass ihr vielleicht noch ein bisschen Erweiterungen macht oder vielleicht einen anderen Essig, ein anderes Öl etc. probiert. Schauen wir uns vorher mal, bevor wir zum eigentlichen Rezept kommen, noch kurz ein bisschen was zum Thema Erdäpfelsalat an. Der Erdäpfelsalat ist ja nicht nur in Österreich bekannt. Den Erdäpfelsalat kennt man eigentlich, ja, man kann sagen, im ganzen deutschsprachigen Raum ist er bekannt, beziehungsweise auch noch in anderen europäischen Ländern. Bei den Erdäpfeln nimmt man grundsätzlich maximal zwei verschiedene Arten. Auf der einen Seite die festkochenden, aber man kann auch vorwiegend festkochend verwenden. Vorwiegend festkochend würde ich nur dann empfehlen, wenn man jetzt es nicht so wünscht, dass man wirklich schöne Scheiben drinnen hat, sondern dass es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, leicht krümelig wird. Wenn ihr jetzt schöne Scheiben haben wollt und Wert darauf legt, würde ich auf alle Fälle zu festkochenden Erdäpfeln raten. Eine ganz klassische Sorte in Österreich für den Erdäpfelsalat wären die Kipfler. Das sind kleine, sehr speckige, sehr festkochende, also sehr festkochende Erdäpfel. Aber auch die Dieter wird zum Beispiel sehr gerne für den Erdäpfelsalat verwendet. Also wenn ihr da Kartoffeln kauft oder Erdäpfel kauft, achtet immer darauf, dass festkochend oder vorwiegend festkochend darauf geschrieben ist. Manche Händler oder Supermärkte schreiben dann auch nur mehr drauf, Salat-Erdäpfel, Beilagen-Erdäpfel etc. Und da greift bitte eben zu den Salat-Erdäpfeln. Weitere Zutaten, die man da noch drinnen hat, wären Zwiebel. Und da wird aus optischen Gründen primär, sage ich mal, hauptsächlich der rote Zwiebel genommen. Aber im Endeffekt könnt ihr beim Zwiebel wirklich nehmen, was ihr wollt. Schöner schaut es aus, wie bereits gesagt, mit den roten, aber man kann auch den ganz normalen Gemüsezwiebel nehmen. Man kann Schalotten nehmen, weil es ein bisschen feiner mag. Ja, oder man kann den weißen Zwiebel nehmen. Also da ist der Fantasie mehr oder weniger auch keine Grenzen gesetzt. Also sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht noch ein kurzer Exkurs zurück zu den Erdäpfeln. Die muss man natürlich im Vorfeld kochen. Klar, weil roh, seien wir es ehrlich, schmecken sie nicht gut. Und da kann man das Ganze auch auf zwei Arten machen. So wie es ich gerne mache. Ungeschält. Und da werden sie von mir dampfgegart mit so einem kleinen Dampfgarsieb, das ich in meinen Kochtopf gebe. Aber ihr könnt das Ganze auch natürlich als Salzkartoffeln zubereiten. Sprich vorher schälen und in einem Salzwasser dann bissfest kochen. Ich persönlich bevorzuge, wie bereits gesagt, die geschälte Variante, auch wenn ich das Schälen von heißen Erdäpfeln nicht so sehr liebe, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass es sich positiv auf den Geschmack auswirkt, wenn man es eben mit Schale kocht oder dämpft. Natürlich könnt ihr das Ganze auch mit Schale kochen, ihr müsst es nicht dämpfen, so wie ich das mache. Und da habe ich auch gleich einen Tipp für euch. Ihr müsst das Ganze jetzt nicht zwingend komplett im Wasser versenken, also die Erdäpfel, dass das wirklich bedeckt ist mit Wasser. Es reicht schon, wenn ihr nur im unteren Teil des Topfes Wasser habt und einfach eure Erdäpfel reingibt, Deckel drauf. Hat nämlich den Vorteil, das Wasser kocht schneller, klar ist er weniger zu erhitzen und zweitens entsteht auch Dampf und ich habe Kochen und Dampfen zugleich, also das ist eine Mischung aus Kochen und Dampfgaren und bin somit um einiges schneller fertig, wie gesagt, weil es einfach schneller zu kochen beginnt. Nach dem Kochen unbedingt noch etwas auskühlen lassen. Also nicht gleich ganz heiß schneiden. Wenn man es ganz heiß schneidet, kann es nämlich oder wird es passieren, dass euch die Erdäpfel zerfallen, auch wenn ihr festkochend nehmt. Darum immer ein bisschen auskühlen lassen. Dann wird das Ganze fester. Das bringe ich auch gleich auf ein anderes Thema. Bei der Marinade gibt es ja zwei Varianten. Es gibt die Variante ohne Mayonnaise und die mit Mayonnaise. Wenn ihr die mit Mayonnaise machen wollt, dann ist es am besten, wenn man die Erdäpfel ganz auskühlen lässt. Sprich, da würde ich empfehlen, kocht die am besten am Vorabend, damit die über Nacht schön kühlen können und dann werden die am nächsten Tag weiter zubereitet, also mariniert. Ich mache heute mit euch aber keine mit Mayonnaise, weil da bin ich persönlich nicht so der Fan. Man, gelegentlich ist so ein Mayonnaise-Salat durchaus in Ordnung, zum Beispiel zu gebackenen Karpfen mag ich ihn sehr gern. Aber sonst bin ich eher der Freund des Erdäpfelsalats, der mit Essig und Öl mariniert wird. Und bei dem ist es eben wichtig, dass die Erdäpfel noch warm sind, denn wenn dem so ist, nehmen die nämlich die Marinade besser auf und ich habe einen wirklich guten und feinen Erdäpfelsalatgeschmack dann. Die nehmen die Marinade auf und das vermischt sich irgendwie viel, viel besser und ich muss sagen, das ist wirklich eine echt feine Sache, das Ganze so zu machen. Und das ist, wie gesagt, da achtet es dann darauf, dass es warm ist. Danach, vor dem Genuss, natürlich schauen, dass das Ganze auskühlt, klar. Weil, sind wir uns ehrlich, ein warmer Erdäpfelsalat schmeckt jetzt nicht so, naja, besonders fein. Da sind wir uns nämlich mal an alle im Klaren darüber. Was auch eine Streitfrage immer wieder ist, wie dick schneidet man denn jetzt die Erdäpfel beim Erdäpfelsalat? Also da gibt es zwei Fraktionen, wobei man könnte eigentlich sogar sagen, es gibt drei Fraktionen. Ich bin einer, der es lieber hat, wenn das eher dünner geschnitten ist. Also man dünnt jetzt nicht so dünn wie bei Chips zum Beispiel, bei Erdäpfelchips, sondern schon eine gewisse Stärke. Und wenn man es eben so machen möchte, ist es ganz, ganz wichtig, dass die ein bisschen auskühlen, damit die eben beim Schneiden nicht zerfallen. Denn desto dünner ich die Erdäpfel, die gekochten, schneide, logischerweise, desto eher zerfallen sie. Die andere Fraktion sagt, ich schneide es lieber rustikal, so richtig schöne dicke Scheiben. Und für richtig schön dicke Scheiben, da spreche ich dann von ja so dick circa wie so ein kleiner Finger in etwa. Ist auch gut, mag ich auch persönlich gern. Also ich mag in beiden Varianten gern. aber ich persönlich finde, wenn es kleiner geschnitten ist, hat man auf der einen Seite ein bisschen mehr davon, weil einfach mehr Scheiben da sind. Und ich bilde mir auch ein, dass das geschmacklich irgendwie besser rüberkommt. Ah, das ist eine Ansichtssache. Ich kenne genug, die sagen nur, wenn es dick schneidet, schmeckt es besser. Also da überlasse ich es euch wirklich selbst, wie ihr das Ganze schneiden wollt. Wenn ihr sagt, ich hätte gern schön dünne Scheiben, macht es so. Wenn ihr lieber dicke wollt, macht es auch so. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch hier. Ja, und ich habe ja gesagt, eine dritte Variante gibt es auch noch. Und die wäre, dass die Erdäpfel leicht zerstoßen werden. Das heißt, die Erdäpfel werden geschält und danach klopfe ich leicht drauf oder mit einem Messerrücken oder je nachdem, dass die Erdäpfel zerfallen. Denn wenn sie gekocht sind, klar, haben sie nicht mehr die Festigkeit und zerfallen. Das ist dann sehr, sehr rustikal und das kann man dann auch so marinieren. Habe ich ehrlich gesagt noch nie so in dieser Art und Weise gemacht. Weil, ja, mir das erst bis vor kurzem bekannt wurde, dass man das so machen kann. Ich stelle mir das aber durchaus recht gut vor. Vor allem, weil durch diese, unter Anführungszeichen, Raumbruchstellen müsste die Marinade besser, unter Anführungszeichen, haften bleiben. Also damit müsste ich einen sehr intensiven Erdäpfelsalat zusammenbringen. Wer will, kann es natürlich auch gerne so machen. Ich habe es ehrlich gesagt so nicht gemacht. Ist, was ich weiß, aber in Österreich auch nicht wirklich so üblich, dass man es so zubereitet. Ich denke, das wird vielleicht eher eine Variante sein, wie sie in Deutschland gemacht wird. Aber da will ich jetzt nicht irgendwie mich wo rein verzetteln, das wäre dann das gefährliche Halbwissen. Ich habe nur gelesen, dass man es so machen kann. Und ja, wollte es eben auch noch kurz erwähnen. Schauen wir uns vielleicht mal an, was so in eine typische österreichische Marinade hineinkommt. Und da kommt eine Zutat rein, die viele eigentlich nicht mehr so recht verwenden, aber für den klassisch österreichischen Erdäpfelsalat gehört sie eigentlich rein, nämlich eine Fleischbrühe. Fleischbrühe, richtig gehört. Und viele kennen das, dass man einfach eine Marinade macht aus Essig, Öl und Wasser, Salz und Pfeffer und das war's. Ist auch gut, aber wenn ich das so mache, muss ich halt viel Essig nehmen oder mehr Essig nehmen, was das Ganze durchaus ein bisschen saurer macht. Und das wollen wir vielleicht nicht haben. Und darum setzt eben die österreichische Variante auf eine Fleischbrühe. Und da könnt ihr dann entweder frische nehmen, also selbstgekochte vom Stück Fleisch, oder wer will, natürlich auch vom Brühwürfel oder aus dem Glas. Das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen. Grundsätzlich bin ich niemand, der es verurteilt, wenn man so Brühwürfel verwendet. Klar, man, da ist natürlich Geschmacksverstärker und so weiter drinnen, aber wenn es mal schnell gemusst, beziehungsweise es hat nicht jeder den Platz, dass er sich zum Beispiel Fleischbrühe auf Vorrat macht und dann bei Bedarf die holt, geht leider nicht. Und da finde ich, sind so Alternativen wie Brühwürfel durchaus sehr praktisch. Neben der Fleischbrühe kommt dann auch noch Essig hinein. Beim Essig ist halt auch wieder so eine Sache, welche da genommen wird. Also ich habe jetzt in unterschiedlichen Quellen nachgelesen von österreichischen Spitzenköchen und da habe ich eigentlich einen Essig herausgelesen, der quasi so als der Standard-Essig für Erdäpfelsalat gehandelt wird, und das wäre der sogenannte Hesperiden-Essig. Hesperiden ist eine spezielle Essigvariante von einer, ich glaube, Wiener Firma. Ich glaube, Magna Markov müsste das Ganze sein. Und ist eine Mischung aus Weinessig mit Apfelsaftkonzentrat und das verleiht dem Ganzen dann einen sehr speziellen Geschmack. Und der wird eigentlich so in den diversen namhaften Kochbüchern von eben wirklich namhaften Köchen als der Standard-Essig für Erdäpfelsalat verwendet. Wir werden übrigens im heutigen Rezept auch den Hesperiden-Essig verwenden, aber wer keinen hat, keinen kaufen kann, weil soweit ich weiß, gibt es ihn nur in Österreich, und ich habe auch genügend Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland, und da nehme ich an, wird man den Hesperiden eher schwer bis gar nicht bekommen. Von daher gilt, auch hier soll der Fantasie keine Grenze gesetzt sein, da kann man wirklich jeden Essig verwenden. Sei es ganz klassischer Tafelessig, einen Kräuteressig, weil lieber wieder einen hellen Balsamico, einen Apfelbalsamessig etc. etc. Da will ich auch niemanden irgendwie einen Riegel vorschieben, da kann jeder selbst entscheiden, was er nehmen möchte. Genauso wie bei der nächsten Zutat, dem Öl. Beim Öl auch dem persönlichen Geschmack überlassen. Was ich persönlich nicht empfehlen würde, wäre ein Olivenöl, nämlich wegen dem starken Eigengeschmack. Das würde teilweise den der Erdäpfel ein bisschen übertönen. Wobei jetzt sicherlich einige Steirer oder Steirerinnen sagen, wenn er heute, wir geben mal Kürbiskernöl drüber, das übertönt sie auch. Ist richtig. Kürbiskernöl wäre ja auch eine Variante, die ihr nehmen könnt, was auch einen sehr starken Geschmack hat. Nur finde ich persönlich, der Geschmack des Kürbiskernöls harmoniert einfach viel, viel besser mit den Erdäpfel als Olivenöl. Empfehlenswert für den Salat wäre zum Beispiel ein klassisches Maiskeimöl, ein Sonnenblumenkernöl. Man möchte, kann auch gerne Mohnöl nehmen. Walnussöl könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und natürlich das bereits erwähnte Kürbiskernöl. Wenn man es mag vom Geschmack her, würde auch ein Rapsöl gehen. Man natürlich, man kann schon auch, ich möchte jetzt niemanden verbieten, sagen, nehmt es nie Olivenöl. Kann man schon noch nehmen. Und da würde ich mir dann zum Beispiel so vorstellen, dass man den Erdäpfelsalat generell ein bisschen mediterran dann zubereitet. Vielleicht noch ein paar Sachen reingibt, die eben aus dem Mediterranen kommen, ein paar Gewürze und so weiter. Also im Endeffekt, auch hier ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr einen klassischen machen wollt, würde ich persönlich jetzt vom Olivenöl, wie gesagt, eher abraten. Ja, dann benötigt man noch weiter Salz und Pfeffer. Und teilweise wird auch noch gerne ein bisschen Senf reingegeben. Und beim Senf ist halt auch wieder so eine Sache, welchen man dann nimmt. Grundsätzlich würde ich sagen, nehmt keinen allzu scharfen Senf. Ich würde eher sagen, nehmt es in die Richtung von Sarepta oder Estragon-Senf. Natürlich würden auch ein paar schärfere gehen. Es verleiht dem Salat dann vielleicht einen ganz speziellen Geschmack. Aber für klassisch würde ich eher so Sarepta oder Estragon nehmen. Kremser oder etwas Süßes wie bayerisches Weißwurst-Senf wird sicher auch gehen, klarer. Aber da denke ich mir, dass der vielleicht von der Süße her nicht so perfekt mit den anderen Zutaten harmonieren würde. Aber probieren kann man es trotzdem. Klassisch, wie gesagt, wäre es dann nicht. Ja, und eins fehlt dann noch, wie bereits erwähnt, die Zwiebel. Die werden klein geschnitten, kommen eben auch in den Erdäpfelsalat und die dienen auch ja, ein bisschen geschmacksverstärkend. Klar, Zwiebel ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und einfach, um den Geschmack generell ein bisschen zu bereichern. So, ich würde sagen, jetzt haben wir uns genug mit der Theorie beschäftigt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Rezept der heutigen Folge, nämlich des Erdäpfelsalats. Und die Zutaten werde ich euch noch hier vorm Mac vorlesen oder euch nennen. Und dann würde ich sagen, ab in die Küche und wir bereiten den Erdäpfelsalat gemeinsam zu. Wir benötigen für 4 Portionen Erdäpfelsalat nach klassischer Wiener Art, 600 Gramm Erdäpfel festkochend, eine Zwiebel, 250 Milliliter Fleischbrühe, also Rindersuppe, 4 Esslöffel Essig, 6 Esslöffel Pflanzenöl, so circa ein halber bis ganzer Teelöffel Estragonsenf, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker. Mit diesen Zutaten ausgerüstet, würde ich sagen, verschwinden wir kurz in die Küche und bereiten gemeinsam den Salat zu. Klar, ich habe schon ein bisschen etwas vorbereitet. Und zwar habe ich die Erdäpfel gekocht. Die habe ich dann vor einiger Zeit rausgenommen, damit sie ein bisschen abkühlen. Und jetzt wird es dann Zeit zum Schälen. Aber dazu dann mehr in der Küche. Willkommen in der Küche. Ich nehme an, in der Akustik kann man schon schön hören, dass ich jetzt in der Küche bin. Wie bereits vorhin erwähnt, die Erdäpfel habe ich bereits gekocht und ein bisschen auskühlen lassen. Sie sind noch schön warm, damit lässt sich es auch jetzt um einiges besser schälen. Beim Schälen, das ist ja auch immer so eine Sache. Da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten und, wie soll man sagen, auch Theorien dazu, wie man am gescheitesten warme Erdäpfel schält. Ich persönlich mache das so, ich lasse sie, wie gesagt, immer auskühlen, nicht nur wegen der Festigkeit, sondern auch des Schälens willen. Und im Anschluss nehme ich ein kleines Gemüsemesser und löse ein bisschen vor der Schale und den Rest ziehe ich dann mit den Fingern ab. Es gibt auch Leute, die verwenden so eigene Anstecher, da gibt es eigene Halterung, also Halterung klingt vielleicht ein bisschen blöd, so eigene Geräte, so Spieße, kann man sich das vorstellen, 3 so kleine sind es an der Zahl, die ich in den Erdäpfel reinsteche und das dann so schäle. Hat den Vorteil, ich habe den Erdäpfel nicht in der Hand liegen und somit kann ich mich auch nicht so leicht verbrennen, weil Erdäpfel neigen grundsätzlich dazu, die Temperatur schön lange zu halten. Und von daher ist es das in der Art und Weise einfach am praktischsten. So, der erste Erdäpfel wird geschält, wunderschön. Von der Festigkeit her, so wie ich es mir erwartet habe. Und der nächste ist auch schon dran. Ja, man, beim Erdäpfelschälen, wie gesagt, gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ich habe schon mal gesehen, dass generell das irgendwie abgeschabt wird, dass alles mit dem Messer irgendwie runtergelöst wird. Manche machen es auch so, die verschwenderischste Art und Weise meines Erachtens, aber habe ich auch schon gesehen, dass die Erdäpfel, dass das irgendwie weggeschnitten wird. Wenn man gut ist, kann man relativ wenig vom eigentlichen Erdäpfel dann wegschneiden. Aber ich sage mal, in Summe geht da schon sehr viel vom, wie soll man sagen, vom Fruchtfleisch oder wie auch dem, wie man es nennen will, verloren. Von daher finde ich die Variante, so wie es ich mache oder wie man es halt auch anders machen kann mit dem Messer, dass man einfach das ein bisschen anlöst und runterklätzelt oder runterzieht, recht gut. Das löst sich ja die Schale recht schön. Ich meine, desto jünger der Erdäpfel, desto schwieriger ist es auch, muss man auch fairerweise dazu sagen. Wenn der schon längere Zeit lagert, ist es, so zeigt meine Erfahrung, wesentlich einfacher, dass ich ihn schäle oder nicht. Die Früherdäpfel, die jungen, die heurigen, die haben einfach so eine dünne Schale, da ist das wirklich, finde ich, sehr, sehr mühsam. Die hält auch noch ziemlich gut dran. Wenn man zum Beispiel eben so heurige nimmt, so frühe, wo ich übrigens einen Tipp gebe, achtet immer darauf, woher die auch kommen. Ich war vor 2 Wochen in einem Supermarkt wegen Erdäpfeln, da habe ich gesehen, die haben schon heurige. Bin ich aber doch ein bisschen verwundert und habe dann genauer nachgesehen, Diese Erdäpfel wurden aus Israel bzw. andere wurden aus Ägypten importiert. Also ich denke, wenn man in einem Land wohnt, wo sehr viele Erdäpfel angebaut werden, dann muss ich jetzt nicht zwingend welche kaufen, die von ziemlich weit weg kommen. Da warte ich halt lieber ein paar Wochen und habe dann heimische Erdäpfel. Vor allem ist es auch von der Qualität her um einiges besser. So, jetzt habe ich schon meinen Teil geschält, jetzt geht es ans Schneiden. Und wie gesagt, ich bin jemand, der es lieber eher dünner mag. Und wunderbar, also die schneiden sich schön, also dünn. Ich gebe euch generell den Tipp, eher langsam schneiden und langsam durchdrücken. Wenn man das zu schnell macht, dann neigt der Erdäpfel auch leider dazu, dass er ziemlich schnell zerfällt. Aber bei denen geht das wirklich fein. Da kann man sehr schön und auch wirklich relativ dünn schneiden. Man, zum Thema dünn. Nicht, dass jemand jetzt wirklich meint, ich schneide das ganz hauchdünn. Also von der Stärke her der Erdäpfelscheiben würde ich jetzt mal behaupten, sind das so in etwa, ja, 5 bis 6 mm würde ich jetzt einmal schätzen, von der Stärke der Scheiben. Kann auch ein bisschen weniger sein, aber so um den Dreh herum, denke ich, wäre es schon ganz okay. So, und die kommen gleich mal in die Salatschüssel hinein und wir schneiden schon die nächsten. Was ich mir auch gut vorstellen kann, wie gesagt, bei den Heurigen und die dann wirklich mit Schale machen, weil bei den Heurigen kann man die Schale ohne Probleme mitverzehren, schmeckt, finde ich, sehr, sehr gut. Und das gibt dem Ganzen dann, wie soll ich sagen, so einen gewissen rustikalen Touch. Eins noch, was mir noch eingefallen wäre, was auch noch zu erwähnen ist. Wer möchte, kann die Erdäpfel auch abschrecken. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass sie schnell ein bisschen kühler werden und auf der anderen Seite hat das Abschrecken ja den eigentlichen Sinn, dass das Produkt, also die Speise, das Produkt, das Speise, die Zutat nicht weiter nachgart. Es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel, einen Erdäpfel nehme und den aus dem kochenden Wasser hole und den einfach mal wohin lege, hat er noch eine Zeit lang ziemlich hohe Temperatur, fast so wie im Topf drinnen. Und in diesem Zeitbereich, so sagt man, gart der Erdäpfel nach. Es hat zum Beispiel auch, und das mache ich einen kleinen Exkurs in andere Küche, bei gebratenem Reis und so den gleichen Effekt. Wenn ich zum Beispiel jetzt gebratenen Reis mache, ja, und den im Anschluss, gleich nach dem Kochen des Reises, oder wenn ich auch noch ein bisschen nur überkühle, ihn brate, dann gart das mehr oder weniger weiter und ich erhalte eine ziemliche matschige Konsistenz und das wollen wir ja nicht erreichen. Und so ist es bei mehr oder weniger jedem Gut, das ich gare. Wenn ich das abschrecke, dann kann es nicht weiter kochen und es bleibt dann so mehr oder weniger in dem Zustand, wie ich es aus dem Kochwasser, aus meinem Dampfgarer, wo auch immer, rausgeholt habe. Ich persönlich muss gestehen, ich habe es in dem Fall nicht gemacht, habe meine Erdäpfel nicht abgeschreckt. Sie sind aber dennoch, finde ich, schön von der Festigkeit her, zerfallen nicht und tun mal wirklich das, was sie sollen, nämlich sie sind festkochend. Da habe ich nämlich auch schon die Erfahrungen gemacht und das kann ich euch gern weiter erzählen, dass oft wo festkochend draufsteht und dann war es im Endeffekt mehlig kochend. Das ist mir einmal so gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich sie gekauft habe, aber auf alle Fälle wären es laut Packungsangabe festkochend gewesen. Ich habe es auch nicht allzu lang gekocht. Weil klar, wenn ich festkochende zu lang koche, auch die werden irgendwann weich und brüchig und zerfallen recht gern. Aber das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Und dennoch, die sind mir extrem zerfallen. Ich wollte damit schöne Braterdäpfel machen, aber das ging einfach beim besten Willen nicht. Denn sobald ich die geschält und geschnitten habe, sind alle Scheiben wirklich zerfallen. Und ja, mit dem braucht man jetzt nicht so klassische Braterdäpfel machen. Da muss man ein bisschen kreativ sein in solchen Fällen. Und ich habe zum Beispiel dann einen Erdäpfelschmarrn draus gemacht, so wie wir es zum Beispiel schon in der Folge des Kaisers liebste Speise hatten. So, jetzt schneide ich nur kurz zur Info meine letzten Erdäpfel in Scheiben. Okay, die zerfällt jetzt, aber das ist auch ein bisschen eine größere. Das macht jetzt in dem Fall überhaupt nichts aus. So, durchgeschnitten und dann noch die nächste. Und man merkt wirklich jetzt, desto länger sie liegen und desto länger sie auskühlen, desto schöner kann man sie schneiden. Also die ersten gingen schon sehr gut, aber die jetzt, also die kann man auch schon durchaus schneller schneiden, weil hier ist es wirklich schon schön gefestigt. Würden wir das Ganze dann morgen in der Früh machen oder halt am nächsten Tag, dann wäre der Erdäpfel natürlich noch fester und man könnte dann wirklich perfekte Scheiben runterschneiden. Aber ihr wisst ja, wir wollen ja nach klassisch österreichischem Rezept das Ganze machen und da brauchen wir die Erdäpfel noch mit einer Restwärme, weil eben da die Marinade besser aufgenommen wird. Und apropos Marinade, da scheiden sich auch wieder die Geister, was das betrifft. Nicht jetzt, was die Zusammensetzung und so weiter betrifft, sondern wie mariniere ich den Erdäpfelsalat richtig. Nämlich, es gibt Leute, die sagen, man muss als erstes das Öl drüber geben. Nicht wenig, ordentlich viel Öl drüber geben. Und dann erst danach eben die Brühe, wenn man möchte, oder halt Wasser und Essig. Aber ganz wichtig als erstes das Öl, weil dadurch nimmt dann der Erdäpfel nicht zu viel Essig auf und das macht das Ganze besser und runter im Geschmack. Andere wiederum behaupten, ja, man muss als erstes unbedingt den Essig drüber geben, das ist doch eh klar. Und wiederum andere behaupten, als erstes gehört natürlich die Rinderbrühe drüber. Ich persönlich habe schon so und so probiert, konnte eigentlich nirgends so wirklich jetzt große Unterschiede feststellen, um ehrlich zu sein. Mir persönlich hat es so und so geschmeckt. Ich werde in dem Rezept jetzt alles in ein Gefäß zusammenmischen und als, sage ich mal, wie als fixfertige Marinade drüber gießen. So, Erdäpfel sind geschnitten und jetzt widmen wir uns der Marinade. Im Vorfeld habe ich auch schon die Rinderbrühe zubereitet und da rein gebe ich jetzt noch meinen Essig und das Öl. Ich nehme, weil ich es auch zu Hause habe, ganz klassisch den Hesperidenessig. Eins, zwei, drei. So, Hesperidenessig rein. Und beim Öl habe ich mich für ein Blaumondöl entschieden. Blaumondöl ist ein eher kräftiges im Geschmack. Alternativ will sich auch noch das Graumohnöl anbieten. Graumohnöl ist auch sehr, sehr gut, aber nicht so intensiv im Geschmack wie eben sein Kollege vom Blaumohn. So, aber blöderweise muss ich das jetzt irgendwie aufschneiden. Ah, da oben ist eine Lasche. Gut. Zum Backen, wenn ihr was mit Mohn bestreut, übrigens kleiner Tipp am Rande, wenn wir schon beim Thema Mohn sind, dann nehmt am besten immer Blaumohn. Wenn ihr Mondzelten oder sonstiges macht, dann nimmt man natürlich am ehesten den Graumohn. Blaumohn eignet sich nämlich nicht so gut für Mondzelten und Konsorten. So, Öl habe ich auch drinnen. Jetzt geben wir noch etwas Salz hinein. Gut, und was fehlt noch? Richtig. Der Senf. Und da greife ich zu einem Sarepta-Senf, weil ich den persönlich vom Geschmack her sehr gerne mag. Und ich gebe ein bisschen mehr rein. Ich gebe einen ganzen Teelöffel voll Senf in unsere Marinade hinein. Vielleicht noch ein Spur Pfeffer. Da nehme ich weißen Pfeffer, weil der ist milder, aber dennoch finde ich im Geschmack recht gut. Schwarzer Pfeffer ist natürlich noch um einiges intensiver im Geschmack, das ist klar. So, und jetzt rühre ich das Ganze mal schön um. Und vor allem, wenn da der Senf drinnen ist, sollte man schauen, dass da nachher nicht so kleine Flankerl entstehen, dass der wirklich schön durchgerührt wird. So, jetzt schmecken wir kurz mal ab. wunderbare Marinade. Nur eins, das ist euch sicherlich schon aufgefallen, eins fehlt uns noch. Richtig, der Zwiebel. Und den hole ich mir jetzt. Und ich werde bei diesem Rezept einen ganz klassischen gelben Zwiebel nehmen, das was man auch als Gemüsezwiebel kennt. Ich habe leider keinen roten zu Hause. Geschmacklich, wie gesagt, ist es, ich sage einmal im Großen und Ganzen, egal, welche Art Zwiebel man nimmt, weil aufgrund der Marinade schmeckt man jetzt eh nicht so große Nuancen. Farblich, ein schönes farbliches Spiel ist es eben, wie ich eh schon im theoretischen Blog erklärt habe, wenn man den roten nimmt. Und natürlich, es gibt ja auch den weißen Zwiebel, der wäre natürlich am mildesten von allen. Den kann man auch verwenden. Der Gemüsezwiebel ist halt ein bisschen, wie soll man sagen, ein schärferer, ein tränentreibender. Aber jetzt auch nicht so schlimm. So, und Zwiebel richtig würfelig schneiden, da habe ich auch einen Tipp für euch. Zunächst einmal schälen. Ja? Und auf einer Seite der Zwiebel habt ihr so einen Strunk, wo früher mal die Wurzeln dran waren. Das noch nicht wegschneiden. Danach halbiert ihr den Zwiebel, nämlich ihr setzt an bei dem Strunk in der Mitte und schneidet einmal durch. Wenn ihr das habt, schneidet ihr von der Oberseite, die wir weggegeben haben, mit dem Messer in Richtung Strunk, dass mehr oder weniger so eine Art Scheibe entsteht, also halbe Scheiben entstehen. Wenn wir das haben, legen wir die Zwiebel auf die Schnittfläche und schneiden von oben runter, dass wir mehr oder weniger kleine, ich sage jetzt mal Zwiebelstangerl haben. Ja, und dann schneidet man einfach nur mit vom Rand her Richtung Strunk und man hat wirklich wunderschöne kleine Zwiebelwürfel. Und wieso mache ich das so? Warum gebe ich den Strunk nicht weg? Nämlich aus dem Grund, weil der Strunk hält die Zwiebel noch zusammen und ich kann da wirklich schöne Würfel draufschneiden. Würde ich das nicht machen, man geht schon auch. Also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert, aber es ist wesentlich aufwendiger. Ich muss viel mehr schauen, dass die Scheiben schön übereinander liegen bleiben etc. Und wenn ich das eben so einschneide, tue ich mir wesentlich leichter und kann wirklich schöne kleine Würfel schneiden. Es geht so weit, dass ich da wirklich ganz, ganz kleine Würfel schneiden kann. Ist nur so ein kleiner Tipp am Rande, wie man, wenn man jetzt Profikoch ist, auch schöne Würfel schneiden kann. Ich persönlich mache das eigentlich schon so seit Jahren und ja, bin eigentlich immer sehr, sehr gut damit gefahren. Und man kann eigentlich auch dann schön weit zum Rand hingehen und die Zwiebel wirklich großteils ausnutzen. So, die Zwiebelwürfel kommen gleich zu meinem Salat drüber, die verteile ich mal. Okay, gut. Dann brauche ich noch 2 Löffel, weil umrühren, ehrlich gesagt, mit den Händen muss jetzt nicht sein bei dem Salat. Man muss hier auch sowieso vorsichtig sein, dass die Erdäpfelscheiben nicht zerfallen. Einmal noch die Marinade durchgerührt, nochmal kurz gekostet. Die ist wirklich super. Und dann übergießen wir unsere Erdäpfel mit der Marinade. Nehmen die Löffel und heben das Ganze vorsichtig, mischen das schön vorsichtig durch. Und da gibt es wirklich Acht, nicht irgendwie rühren, sondern einfach mit den Löffeln vom Rand nach unten fahren und die Erdäpfel in die Höhe heben, dass quasi die unten liegen, nach oben kommen und umgekehrt. Also ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. So, wenn ihr das dann einmal alles schön durchmischt habt, würde ich empfehlen, gebt eine Klarsichtfolie drüber und stellt das Ganze im Kühlschrank kalt. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich sage mal so, Stunde muss man mindestens rechnen, damit es halbwegs durchzieht. Aber desto länger, desto besser. Vor allem, wenn es länger zieht, nehmen die Erdäpfel den Geschmack besser auf und ich habe noch einen viel aromatischeren Salat. Ja, und das wäre jetzt eine klassische Wiener Art des Erdäpfelsalats gewesen. Und die könnt ihr als Basis für viele Sachen nehmen. Ihr könnt das jetzt so schon essen. Ist ein wunderbarer Beilagensalat. Aber man kann das auch zum Beispiel als Hauptspeise verwenden. Ihr könntet zum Beispiel da jetzt noch Speckwürfel dazugeben. Ihr könntet noch andere Gemüse reinschneiden. Wie zum Beispiel Paprika würde da, finde ich, sehr, sehr gut passen. Man könnte Paradeiserwürfel dazugeben. Man könnte die Marinade auch abändern, vielleicht ein bisschen was Mediterraneres machen. Man könnte das Ganze mit Mayonnaise natürlich machen. Also man hat einer Fantasie, soll man hier keine Grenzen setzen. Da kann man wirklich viel machen. So, nun noch schnell zurück ins Studio, also sprich vor den iMac. Ja, ich denke, das war durchaus ein guter Einstieg in die Basic-Folge, der ich eben zeigen soll, was man da, wie gesagt, alles machen kann. Würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zu der Idee Gabelbissen, Basic etc. zukommen lasst. Würde mich nämlich echt interessieren, findet die Idee gut, ist das ein brauchbares Format für euch etc.? Weil dementsprechend kann ich dann ja Folgen weiter produzieren oder eben nicht. Also Feedback zu dieser Folge, wie es euch gefallen hat etc. ist wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen zum Erdäpfelsalat, zu dem Rezept an sich etc. gibt, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit äußerst gerne kontaktieren. Wie das geht, das erfahrt ihr standardgemäß bei mir im Abspann. Gut, dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Nachkochen, bis zur nächsten Folge, Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.